Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung, die letzte Sendewoche in diesem Jahr. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben wie immer montags eine freie Themennacht. Das heißt, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht heißt und ist Patricia. Und Patricia ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Patricia. Ja, ich hatte letzte Woche schon mal probiert gehabt anzurufen, da war das Thema Wein gewesen. Ja. Aber da hast du es ja bevorzugt gehabt, lieber über Schalke zu reden. Das heißt, du bist nicht mehr dran gekommen. Nee, ich war dann, also in 2 Minuten hätte ich dann doch wirklich gar nichts mehr erzählen können. Na gut, aber jetzt sind wir verbunden miteinander. Ja. Umso besser. Ja. Zum Thema Wein. Ja, ich wollte erzählen, von meiner Schwester, der Freund, der ist im Sommer verstorben an einem Auto und bei einem Autounfall. Mhm. Und da war ja mit dem Thema Wein halt, dass wir halt gemeinsam halt getrauert haben, eine Woche ungefähr lang, also bei ihr ganz intensiv, auch mit ihren Freunden, mit meiner Mama, meinem Papa. Mhm. Wir haben halt auch viel geredet, viel geweint, wir haben so einen kleinen Altar aufgebaut. Mhm. Und wir wussten aber nichts von der Familie, er hat in Bayern gelebt gehabt und wir wussten halt nichts von der Familie, wo der Unfall passiert ist, wie es genau passiert ist. Ja. Das haben wir dann halt irgendwann auch rausbekommen und dann stand also auch der Beerdigungstermin fest und meine Schwester hatte mal den Eltern dann erzählt gehabt, dass er sich eine Seebestattung gewünscht hätte, weil er bei der Marine gearbeitet hat als Koch. Und ja, dann stand halt der Termin fest. Patricia, eine kleine Bitte. Ja? Da läuft irgendwie Musik im Hintergrund bei dir. Ja? Das irritiert mich völlig. Ich höre immer zu mehr Musik bald, weil es hier so verstärkt ist auf meinen Kopfhörern. Wenn ja, die netterweise runter. Ja, das wäre sehr nett. Ja, na, und dann war der Beerdigungstermin 1,5 Monate später gewesen. Im September, glaube ich, war das. Mhm. Und er wurde halt auf seinem Schiff beerdigt, auf dem Versorgungsschiff von der Marine, von der Bundeswehr. Auf dem Schiff beerdigt? Nein, nicht auf dem Schiff, es war eine Seebestattung. Ja. Also wir durften auf dieses Schiff halt rauf. Ja. Es gab vorher halt ein paar Komplikationen, weil die Bundeswehr wollte irgendwie so eine Kutterbeerdigung machen, nur mit 6 Personen. Und da der Onkel da bei der Bundeswehr gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, konnte der das halt dann irgendwie dadurch auch einrichten, dass wir alle darauf konnten. Das heißt, die Feierlichkeiten, die Trauerfeierlichkeiten fanden auf diesem Schiff statt? Auf seinem Schiff halt. Auf seinem Schiff, auf dem... Wo er die ganze Zeit gearbeitet hat auch. Ja. Ja, und... Er war vorher eingeäschert worden? Er war eingeäschert worden, genau. Und die Urne befand sich dann auf dem Schiff? Die befand sich auf dem Schiff und das war in so einem kleinen Raum gewesen. Ich weiß nicht, was sonst für ein Raum ist das, war. Entschuldigung, ich unterbreche, weil ich das so nicht kenne. Deswegen frage ich mal immer zwischendurch nach. Ja, kein Problem. Ist das Schiff rausgefahren auf hohe See? Ja, wie weit? Wie viele Kilometer raus? Es war oben in Kappeln gewesen und es war, von der Kilometerzahl frage mich nicht, aber es war in der Nähe von Kiel gewesen, wo er beerdigt wurde. Also wir haben auch so eine Landkarte bekommen oder so eine Seekarte, ist es ja mehr oder weniger. Also schon ein ganzes Stück raus. Ja, wir sind, ich glaube, 2 Stunden gefahren auf dem Schiff. Dann gab es in einem Raum eine Feierlichkeit, Nein, es gab in dem Raum, wo seine Urne stand, da standen 2 Kollegen von ihm, Matrosen, die haben die ganze Zeit Wache gehalten und wir hatten einen extra Raum gehabt, wo die ganzen Verwandten waren, also unsere Familie aus Berlin und halt die Familie von ihm aus Bayern und dann kam halt auch noch der Unfallfahrer mit rein, da hatten wir dann halt gefragt gehabt, ob wir mit dem auch mal sprechen können, weil da bestand auch kein Kontakt zu dem. Ja. Was ist das für eine Stimmung, wenn man mit einer solchen Trauergemeinde auf einem Schiff 2 Stunden aufs Meer rausfährt, wissend, warum man zusammen ist und wissend, dass man nun gleich einen Menschen auf der See, in der See bestatten wird. Was ist das für eine Stimmung? Es war eine seltsame Stimmung. Also es war irgendwo natürlich ganz viel Traurigkeit dabei gewesen, aber es war auch, man war halt dem Sascha, der halt verstorben ist, unheimlich nahe gewesen. Ja, weil das sein Refugium war, ne? Weil er hat halt die meiste Zeit da auch verbracht auf diesem Schiff. Er war halt immer nur am Wochenende bei meiner Schwester. Ja. Und da haben wir den dann halt auch gesehen. Ja. Und ansonsten, teilweise ist er ja auch noch länger, 2-3 Monate auch mal weggefahren mit dem Schiff. Also ein richtiger Seemann. Ja, er war ein richtiger Seemann. Wer hat die Traueransprache gehalten? Die hat der Pfarrer von dem Schiff da gehalten, aber es war leider nicht der Pfarrer gewesen, der sonst Kontakt mit den Matrosen hatte. Ach, es gibt einen Pfarrer sogar an Bord? Bei der Bundeswehr, ja. Naja, die haben da irgendwie sowas, ja. ja, die Rede war okay gewesen, sage ich mal. Ja, da kann man oft drüber streiten, ob Trauerreden gut sind oder ob die Also da waren halt auch so ein bisschen Vorwürfe an den Unfallfahrer gewesen, so habe ich es jedenfalls rausgehört. Und es war halt ein Unfall gewesen auf der Straße, da war halt wohl ein Tier gewesen, er ist ausgewichen, es war wohl auch angeblich Aquaplaning, ich weiß, wir waren ja noch nicht dabei gewesen. Und er hat geschlafen und hatte halt einen Genickbruch gehabt gleich. Ja. Wie lange hat die Feierlichkeit gedauert in diesem Raum? In dem Raum, haben wir mehr oder weniger da gesessen und wurden halt, haben und was zu essen bekommen, haben wir natürlich auch nochmal geschluckt, weil er war ja Koch nun an dem Schiff gewesen und dann kommt halt einer mit Essen rein. Da gingen natürlich die Tränen gleich wieder los, aber es war irgendwie auch total schön, weil wir wussten halt, da und da hat er immer mit seinen Bällen gespielt und ja, da war halt die Küche, wir durften uns auch seine Koje angucken. So, jetzt seid ihr die versammelte Trauergemeinde auf dem Schiff und die Urne ist auch da, es wurde eine Ansprache gehalten. Ja. Was passiert dann? Geht man dann gemeinsam nach oben an Deck? Ja, also die Urne wurde an uns vorbeigetragen. Mhm. Natürlich sind erstmal die engsten Vertrauten, Familienangehörigen hinterher, also die Mutter zur Familie. Und oben standen halt die ganzen Matrosen-Spalier. Also in einer Reihe auf der rechten Seite standen die Matrosen und gegenüber von uns die Kapitäne und was alles Oberes noch ist. Ja. Und dann wurde halt diese Rede gehalten. Ja. Oben auf Deck, wir hatten sonnenstrahlend schönen Himmel gehabt. Ja. Das war einfach nur wunderschön. Ja. Und dann wurde irgendwann halt die Urne zu Wasser geleitet. Mhm. Dann wurden die Blumen hinterher geschmissen. Mhm. Also die ganze Urne wird ins Wasser geleitet, wie du sagst, fällt ins Wasser. Genau. Es wird nicht die Asche verstreut. Nein, die wird nicht verstreut. Nee, das macht nicht die Bundeswehr. Ja, hätte ja sein können, das weiß, wusste ich. Naja, wenn dagegen Wind wäre, das wäre auch nicht ganz so gut. Ja, allerdings, ja. Und ist das, weißt du, aus welchem Material diese Urne ist? Löst die sich irgendwann auf? Die löst sich auf. Ach, die löst sich tatsächlich auf. Mhm. Und es war ja auch immer sein Wunsch gewesen, wenn irgendwie da mit dem Meer verbunden zu sein. Haben die Matrosen, die Kameraden gesungen währenddessen? Gab es ein Lied oder? Nein. Das war Stille. Das war Stille gewesen. Also meine Schwester hätte sich gewünscht gehabt, dass sein Lieblingslied gespielt wird. Aber es ist halt einfach die Bundeswehr, ne? Ja, welches Lied wäre das gewesen, wenn? Ich kann nicht ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich glaube von Wyclef Jean, so ein ganz tolles, langsames Lied. Ja, ja. Aber, also ich stelle mir dennoch, so wie du das jetzt geschildert hast, das als eine sehr beeindruckende Zeremonie vor. Ja. Ne? Auf hoher See und das hat ja vielleicht doch eine tiefere Gefühlskraft, wenn man das alles dann so miterlebt, als vielleicht traditionell auf einem Friedhof. Ja, und wo der Mensch halt so in die Erde und dann runter und sein Bruder, der hat auch ganz doll geweint, sagt, ja, und ich habe irgendwie gar keine Stelle, wo ich hingehen kann. Also der ist nicht irgendwie auf dem Friedhof und dann haben wir halt gesagt. Ja, das Meer. Das Meer. Überall, wo du bist, das Meer fließt überall zusammen. Ja, ja. Also überall, wo du bist, bist du auch bei Sascha einfach. Mhm. Naja, und es war halt, wir konnten uns da halt auch frei bewegen. Es war halt Wahnsinn irgendwie. Es war, man kann es nicht beschreiben, es war traurig, aber gleichzeitig Wahnsinn. Hast du viel geweint währenddessen? Ja, ich habe sehr, sehr viel geweint, weil ich habe also eine Beerdigung, glaube ich, das letzte Mal mit, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahren mitbekommen. Da war es meine Oma und sonst habe ich sowas einfach so nah nicht mitbekommen. Und dann auch noch so eine besondere Beerdigung. Und dann noch so eine besondere, dann hat das Schiff ja auch noch mal eine Ehrenrunde gedreht. Also es hatte halt sowas wie so ein Staatsbegräbnis schon fast. Also eine Ehrenrunde dort rum, wo die Urne zu Wasser gegangen war. Genau. Mhm. Also sehr feierlich alles. Sehr beeindruckend, ja. Ja, und dann haben wir halt abends, also nachdem wir sind dann wieder zurückgefahren, haben halt das Schiff verlassen und haben dann halt abends unsere private Abschiedsfeier gemacht, wo dann halt auch die Brüder von Sascha da waren und der Onkel, der bei der Bundeswehr arbeitet, kam halt auch hin. Bevor der aber da war, haben wir dann halt noch ein paar Sachen ins Meer geschmissen. Also so ein Feuerzeug, ein bisschen Gras, weil er gerne mal einen geraucht hat. Dann haben wir alle sein Lieblingsbier getrunken und haben den Rest ins Meer geschüttet. Dann haben wir noch Ü-Eier reingeschmissen, weil er war halt, da kamen gerade diese Star Wars-Figuren raus und er war halt so ein tierischer Fan davon gewesen. Ja, und das aber war. Aber ich stelle es mir wirklich vor als sehr, sehr schöne Zeremonie und auch eine ausgiebige Zeremonie, Abschied nehmen zu können. Ja, ich kann mich einfach nur wiederholen, es war wahnsinnig traurig, wir haben alle wahnsinnig viel geweint. Ja. Wobei ich auch glaube, dass es einfach auch dieser Egoismus des Menschen ist, loslassen zu können. Mhm. Bei dem Sascha, denke ich mal, egal wo er auch immer ist, geht's ja jetzt gut, vermute ich mal einfach. Patricia. Ja. ich bedanke mich für deinen Anruf, dass du uns das erzählt hast. Ich glaube, dass viele Leute, einschließlich meine Person, das nicht wussten, wie das so funktioniert, eine Seebestattung. Und schon gar nicht eine Seebestattung bei der Bundeswehr. Ja. Und du hast es sehr plastisch erzählt. Dafür danke ich dir. Ja, bitteschön. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr mich auch anrufen wollt, jetzt hier live mit mir reden wollt, im Radio, im Fernsehen, dann tut das und wählt einfach diese besagte Telefonnummer. Als nächstes kommt dran der Michael, und Michael ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Michael. Hallo. Hallo. Gut. Hier ist Michael. Ja. Ja, ich wollte sagen, ich habe meinen Freund letzte Woche, der hat sich aufgehangen. Deine Freundin? Mein Freund. Dein Freund. Was piepst da gerade? Oh, mein Handy, mein Akku wird leer. Das heißt, wir können jetzt nicht weiter telefonieren, oder wie? Oh, ich habe jetzt an der Steckdose dran getan. Ah, ja. Letzten Dienstag habe ich eine gefunden. Abschiedsbrief lag um im Wohnzimmer und gibt noch eine Vorgeschichte. Moment, schalt das mal aus, das ist ein bisschen nervig. Geht das? Ja, ich kann da jetzt leider nichts dran machen. Pass auf, dann machen wir es so. Wir beenden das mal eben kurz. Du regelst das alles und meine Kollegen rufen dich gleich nochmal an und dann können wir ganz in Ruhe sprechen. Okay? Ja, gut, Michael. Bis gleich. Ja. Dann geht's weiter jetzt mit Renate. Und Renate ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Renate. Um was geht's bei dir? Ich habe ein kleines Ärgernis. Und zwar habe ich seit circa 20 Jahren eine seltene Augenkrankheit. Seit kurzem ist gut. Ja. Seit 20 Jahren eine seltsame und seltene... Eine seltene Augenkrankheit. Ja. Wie nennt man, wie heißt diese Augenkrankheit? Die Augenkrankheit heißt Morbus Stargardt. Ja, sagt mir nicht, aber die Leute, die Ahnung davon haben, werden jetzt wahrscheinlich sagen, aha, das ist die Krankheit. Wie macht sich diese Augenerkrankung bemerkbar? Die Augenkrankheit macht sich so bemerkbar, dass ich die Menschen um mich herum nur noch schemenhaft erkenne. Und im Gesichtsmittelfeld, das Sehvermögen fällt ganz aus. Also eine sehr schwere Erkrankung. Das heißt, du bist sehr, sehr sehbehindert, sehr extrem sehbehindert. Ja, schon. Mhm. Aber ich komme in der Regel ganz gut damit klar. Hast du eine starke Brille? Nein, es gibt keine Brille. Es gibt keine Brillen dafür. Nur eine Sonnenbrille, also eine Art Sonnenbrille, eine getönte, so wie sie auch die Skifahrer tragen. Aber dann kannst du doch, wenn du das so schilderst, wie du es gerade gesagt hast, kannst du doch eigentlich gar nicht alleine auf die Straße und dich orientieren. Oder wie machst du das? Ich bin sehr selbstbewusst in der Regel. Mhm. Und das Einzige, was ist, wenn ich mich weit bewege, lässt das Sehvermögen noch mehr nach. Also wenn ich ständig mich anstrenge, meine Augen, so. Und dann treten auch Migräneanfälle auf. Mhm. Aber wie geht das denn? Kannst du einkaufen gehen alleine? Jein, ja. Ich gehe einfach auf irgendwelche Sachen drauf zu. Mhm. Und dann habe ich eine Lupe und versuche teilweise was zu erkennen. Mhm. Zu Hause habe ich auch ein Fernsehlesegerät. Ja. Manchmal kaufe ich auch irgendwelche Produkte, was ich halt im Laden nicht erkennen kann. Mhm. Viele Leute helfen mir auch, wenn ich sie anspreche und frage. Mhm. Also du bist nicht auf fremde, also auf direkte fremde Hilfe nicht angewiesen. Du gehst alleine raus und sprichst dann Menschen an. Ja. Aber sonst organisierst du alles für dich alleine. Lebst du auch alleine? Ja. Ja. Und im Haushalt, so in der Wohnung, ja, da kennst du natürlich alles und da wird es nicht so schwierig sein. Man merkt es mir auch gar nicht an. Ich bin hier, wo ich lebe, aufgewachsen und konnte ja fast 30 Jahre gut sehen. Und das speichert sich auch irgendwo. Das glaube ich, ja. Ja, und ja. Wenn ich ganz dicht an etwas herangehe und dann auch noch meine Hände so ein bisschen benutze, was abtaste, dann kann ich das erkennen. Ja. Und jetzt, ja, dann habe ich die Ärzte gefragt, was es gibt, habe auch um Hilfe gebeten, halt Leute, die gleiche Augenkrankheit haben, habe auch eine blindentechnische Grundausbildung gemacht, auch noch einen anderen Beruf ergriffen, mit Normalsehenden versucht zurechtzukommen, ja. Nämlich, was für ein Beruf? Möchtest du es nicht sagen? Kinderpflegerin. Kinderpflegerin. Ja. Das geht mit der Erkrankung, das ist ja das interessant. Geht. Mhm. Und vor circa 10 Jahren habe ich dann ein Mittel entdeckt, was mir hilft. Ach, obwohl es sonst keine Mittel gibt oder nur schwerlich zu finden sind? Ich habe einige ausprobiert. Die Ärzte meinten dann ja, ein Schmerzmittel, wenn die Migräneanfälle kommen oder irgendwelche... Aber das hat ja mit den Augen gar nichts zu tun. Doch, es ist eine Art Überanstrengung. Ach so. Und kann daher mitkommen, laut Aussagen. So, jetzt hast du ein Mittel entdeckt. Ich vermute mal, so wie du es erzählst, ein eher unkonventionelles Mittel und nicht eines, was aus der klassischen Medizin kommt. Nämlich, welches ist das? Hanf, also Haschisch. Ja, so könnte man es auch nennen. So könnte man es auch nennen. Ja, das liest und hört man in letzter Zeit ja immer wieder, dass Wissenschaftler darüber berichten, dass Hanf für viele Krankheiten sich positiv auswirken kann und dass es da auch nachweislich Verbesserungen gibt und im Therapiebereich auch eingesetzt wird oder eingesetzt werden soll. Ist mir auch bewusst, es liefen auch schon viele Untersuchungen, oder es lief schon eine Untersuchung, von der ich weiß, an der Medizinischen Hochschule. Ja. Und ich weiß, dass auch schon andere Untersuchungen liefen. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, Ärzte um Hilfe zu bitten, aber das Mittel ist ja nun mal nicht legal. Nein, es ist nicht legal, es ist in Deutschland verboten. Ja, das habe ich dann auch mitbekommen, weil ich dann, so wie ich bin, auch irgendwann in die Niederlande gefahren bin, weil ich habe auch nicht so viel Geld, da ich jetzt arbeitslos bin. Wie konsumierst du das denn? Rauchst du das oder isst du es? Es kommt auf die Situation an. Ich rauche es gern, weil ich den Geruch auch mag. Ich wiege es vorher genau an. Ich habe da auch keinen Hehl im Großen und Ganzen in meinem Umfeld draus gemacht. Weil ich denke, das ist eine Medizin, die mir hilft, wenn mir jemand eine andere geben könnte. Würdest du die natürlich vorziehen? Bevorzugen, weil die ja dann legal ist. Ja. Wie oft rauchst du das Haschisch? Rauchen oder so zu mir nehmen, in Tablettenform, in Kekse oder in Joghurt. Also passiert das täglich oder nur in... Ja, wenn ich rausgehe, ja. Wenn ich in der Wohnung bin und keine Lichtverhältnisse mich stören, also was heißt stören, ist das Falsche, mich quälen. Renate, das ist ja sehr interessant. Ist das jetzt, konsumierst du diese als Droge bezeichnete Substanz? In einer solch geringen Dosierung, dass du nur, ich sag mal, nur eine Verbesserung deines Leidens verspürst, oder ist es auch verbunden mit einem gewissen Suchtverhalten? Nee, Suchtverhalten nicht, mit einem gewissen Wohlgefühl oder einer gewissen berauschenden einem berauschenden Beigeschmack. Ich denke, ich habe ganz sicher beides schon ausprobiert. Ja. Ja, da bin ich ganz ehrlich, weil ich hatte ja niemanden, der mir geholfen hat. Und der dich auch nicht beraten konnte, wie sehr du es dosieren musst, ne? Zum Beispiel. Ich musste das alles selbst ausprobieren. Und ich hatte vorher wirklich noch nie irgendwelchen Kontakt mit Drogen. Ja. Also, nochmal gefragt, wenn du es konsumierst, bist du immer... In meiner Gesundheit. Ist mir schon klar. Bist du denn immer so ein bisschen angetitscht und gut drauf? Nein. Das nicht. Also ist es wirklich dann wahrscheinlich so gering dosiert. Welche Auswirkungen konkret hat es auf deine Augenleiden? Ganz konkret, ja. Das Sehvermögen, das geringe Sehvermögen, das ich noch habe, schwächt nicht so schnell ab. Also das Ganze verbessert sich nicht, aber es verschlechtert sich auch nicht so schnell, wie es sich normalerweise verschlechtern würde. Genau. Ja. Und wenn ich das Hanf halt nicht zu mir nehme, dann kann ich mich draußen vielleicht 3-4 Stunden bewegen und dann merke ich, dass es immer schwächer wird. Dann werde ich unsicherer. Das bedeutet aber auch, dass du dir diese Sachen entweder auf dem illegalen Markt besorgen musst oder nach Irland reisen musst. Ich besorge mir, wenn ich mir die Sachen besorge, direkt selbst aus Holland. Aus Holland. Ja, ich bin auch schon dabei erwischt worden. Ja, aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie misslich die Situation ist, dass Menschen wie du, die es sogar brauchen, medizinisch brauchen, mehr oder weniger in die Illegalität getrieben werden oder kriminalisiert werden auch. Wobei natürlich das bei dir nur zum Eigenbedarf konsumiert wird, das ist klar. Ich mache nichts anderes damit. Natürlich, das habe ich jetzt auch genauso verstanden, ja. Ja, und die Kriminalität, davor habe ich Angst, würde ich nicht sagen. Ich muss da durch, ja? Ich denke, jeder hat ein Recht auf Menschenwürde. Absolut. Und wenn dir das hilft, das Zeug, dann finde ich das absolut in Ordnung, das dir zu besorgen. Und wenn es deine Lebensqualität steigert, und es ist ja auch nicht eingebildet, also wie du es selbst gerade erwähnt hast, gibt es ja mittlerweile hoch anerkannte wissenschaftliche Untersuchungen darüber, über diese Effekte von Hanf. Wie viel Geld gibst du dafür aus? Das ist unterschiedlich. Ich würde sagen 200 Euro. Im Monat? Nee. Doch. So viel? Doch. Das sind dann aber schon noch erhebliche Mengen. Das ist erheblich viel, ja. Ja. Dann sind es aber doch erhebliche Mengen. Ich hatte es gerade so verstanden, dass es doch viel, viel geringer ist. Es ist keine erhebliche Menge. Es kommt ganz einfach auch darauf an, wenn man sich das wo besorgt oder rüberfährt, dass man auch einen gewissen Preis dafür bezahlen muss. Ja? Ja, natürlich, ja. Wie bist du eigentlich damals überhaupt darauf gekommen? Wie hast du das entdeckt, dass dir das hilft? Ich habe es entdeckt als, ja, es war eine Party. Ich selbst absolut keine Ahnung davon. Hat ja jemand ein Tütchen angedreht oder sowas? Ja, kann man sagen. Na gut, dann kam ich damit in Kontakt, habe das dann nochmal so ausprobiert, auch erst einige Misserfolge dabei erlebt. Weil es gibt so viel irgendwie auf dem Markt, ja? Ja. Und wenn man da sehr unwissend ist, was ich wirklich war, gibt das schon einige Probleme. Und dann kam ich langsam da drauf. Dann habe ich mich mit Leuten darüber unterhalten, die nach meiner Meinung Ahnung davon hatten. Also, ich finde diese Entdeckung für dich gut. Und ich kann daran auch nichts Negatives sehen oder das gar kritisieren. Im Gegenteil, ich finde, das sollst du durchaus weitermachen. Es ist, steigert deine Lebensqualität. Und wenn es für dich eine Lösung ist, ist es in Ordnung. Ich sehe das genauso. Nur jetzt bin ich auch an der Grenze erwischt worden. Ja. Der nette Zollbeamte hat mir dann meine Medizin abgenommen, was auch in Ordnung war. Jeder hat seinen Job. Und ja, nun warte ich da drauf, was der Staatsanwalt dazu sagt. Ich habe ihn auch schon angerufen und ihm auch das erzählt. Also, ich hoffe mal, dass sich die Situation in Deutschland in den nächsten Zeiten etwas verändern wird. Dass man geht mit Alkohol so locker um, und Alkohol ist eine so schlimme Droge, dass man zumindest mit dieser Substanz auch etwas liberaler umgeht. Das hoffe ich. Ob es nur ganz freigegeben werden soll, das ist sei mal dahingestellt. Liebe Renate, toi toi toi für die juristischen Unannehmlichkeiten, die du da am Hals hast. Hoffentlich findest du einen Staatsanwalt, der wirklich auch deine Krankheitssituation berücksichtigt. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Gut. Auf Wiederhören. 0800 567 8111, freie Themennacht heute. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt das Thema passend zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und in einer Woche ist es soweit, nämlich Weihnachten. Ich möchte gerne mit euch über Angst vor Weihnachten, über eure Angst und Ängste vor Weihnachten sprechen. Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Saskia. Und Saskia ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Saskia. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ja, es geht über Pornofilme. Über Pornofilme? Ja, also ich sehe meinen Freund sehr selten, er kommt nur am Wochenende nach Hause und hatte vor kurzem eine ganze Mappe mitgebracht mit Filmen, also DVD-Filme, und da habe ich einfach mal so heimlich reingeschaut. Also wir sind eigentlich sehr offen in unserer Beziehung, was Sexualität anbelangt. Kurze Zwischenfrage, ihr wohnt zusammen, so habe ich das verstanden gerade? Das ist richtig. Ja, und wie lange seid ihr ein Paar schon? Ja, schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Und sehr offen in sexuellen Dingen. Ja, also wir sind treu und haben auch keine anderen Partner nebenher. Ja. Und ich bin auch in unserer Beziehung sehr offen. Bloß, ich habe mir da letztens so eine DVD angeschaut, die hat mich so ein bisschen schockiert. Also aus der besagten Mappe, die er mitgebracht hat, wo sehr viele DVDs drin waren. Und du hast vermutet, das sind irgendwelche Spielfilme, also normale Filme. Ja, also ich weiß, dass er da auch DVDs dabei hatte mit Pornofilmen. Ach, das wusstest du? Ja, mit Gina Wild. Und dass er ab und zu sowas guckt, das wusstest du? Ja, also ja. Er sagt, er guckt sich sowas zwar selten an, aber er sagt, er ist beim Bund stationiert, dass es halt normal ist, dass sie immer so untereinander CDs austauschen. So, jetzt hast du in eine von diesen CDs hineingeguckt. Genau. Was hast du gesehen? Und da war eine so ein bisschen, die so ein bisschen heftiger war, so, dass der Mann halt die Frau genommen hat und ihr so ein bisschen an die Kehle gegangen ist und sie auch angespuckt hat und so. Und das hat mich halt alles ein bisschen erschreckt. Ich meine, man kennt ja so Pornofilme, da geht ja immer das Gleiche ab, aber so ein bisschen so an die Kehle gehen und mit Anspucken und so. Also schon sehr gewalttätig und brutaler. Die brutale Ebene schien eher. Ja, also nicht sadomaso-mäßig, aber ich fand es halt nicht normal, wie Pornofilme sonst ablaufen. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das irgendwie auch braucht auf eine Art und Weise. Und da hat er gesagt, nein und so. Und er ist auch so glücklich, wie das alles so läuft in unserer Beziehung. Bloß nächsten Tag daraufhin hatten wir miteinander geschlafen und ist er mir auch so ein bisschen um den Hals gegangen so. Wie, genauso wie in dem Film? Ja, also nicht richtig, also es hat nicht wehgetan. Wie zum ersten Mal nach 6 Jahren? Und das gerade, nachdem du auch diesen Film gesehen hast, ist so ein bisschen komisch, oder? Also, ja, nicht unbedingt nach 6 Jahren. Also, es ist schon mal vorgekommen. Also, ich bin erst, nachdem ich diesen Film gesehen habe, bin ich erst so darauf stutzig geworden. Ist dir das so, da sind ja so Situationen eingefallen aus der Vergangenheit, wo das so ein bisschen ähnlich war. Richtig. Aber er hat dich nicht angespuckt? Nee, das kann man nicht sagen. Aber was hast du denn an den Hals gehen? So leicht gewirkt oder so die Ansätze davon? Also nur leicht, nicht leicht, also nur leicht, nicht doll. Also nicht, dass es mir wehtut oder unangenehm ist, aber es hat mich halt erschreckt. Hast du jetzt ein bisschen Sorge, dass da irgendwas schlummert in deinem Freund, was du bisher gar nicht so richtig wahrgenommen hast? Genau, ja. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe auch gesagt, dass ich schon viel gelesen habe und gehört habe und ich habe ihm auch gesagt, wenn du irgendwelche innerlichen Verborgenheiten hast und du hast Angst, sie mir zu sagen oder mitzuteilen, dann soll er es doch bitte tun, aber er sagt nichts. Nein. Ja. Und das macht dich aber trotzdem ein bisschen unsicher, alles. Ja. Ja. Also ich meine, wenn in einem solchen Film so etwas auftaucht, solche Szenen auftauchen, heißt das ja noch gar nichts, oder sagt das ja noch gar nichts darüber aus, ob der Konsument das nun auch wirklich genauso toll findet. Es kann ja auch sein, dass er zufällig diesen Film in die Hände bekommen hat. Ernster nehme ich dann schon, wenn du sagst, er hat das jetzt in eurem sexuellen Miteinander umgehen auch getan. Und er hat es früher eigentlich auch schon ansatzweise getan. Ist dir das unangenehm, als er das getan hat? Hast du Angst gehabt? Nee, Angst nicht. Nein, es hat auch nicht wehgetan oder wie auch immer, aber es macht mir nur Angst, dass er sagt, er hat nicht solche Neigungen. Also meinst du letztendlich, damit könntest du noch gut leben irgendwie, aber du hast Angst, dass da noch mehr schlummert im Hintergrund. Ja, richtig, ja. Mhm. Ja. Aber ich meine, wenn du sagst, ihr habt so ein offenes Verhältnis und er, meinst du nicht, dass man das besprechen kann? Oder hast du Sorge, dass er sich schämt und dieses letztendlich dann doch unter dem Tischtuch hält? Genau das, ja. Mhm. Genau das ist meine Sorge. Diese Sorge bezieht sich die darauf, dass bei euch noch schlimmere Dinge passieren könnten? Oder worauf bezieht sich die Sorge konkret? Nehmen wir mal an, er hat irgendwie heimlich größere Sehnsüchte nach ungewöhnlicheren Dingen. Ja, mehr das, ja. Also, dass es bei euch dann mal irgendwie doch eskalieren könnte? Ja, dass er sich nach anderweitigen die Ausschau aushält. Und Angst hat, mir das zu gestehen, dass es halt mehr sein könnte. Ich bin etwas zwiegespalten im Moment. Es kann ja wirklich sein, dass das nur so ansatzweise eine Leidenschaft von ihm ist, das zu praktizieren, dass da wirklich nicht viel hintersteckt. Und man sollte es jetzt auch nicht vielleicht hochreden. Könnte sein. Ich neige dazu, das zu glauben. Aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast. Ich kann das natürlich jetzt endlich nicht belegen. Aber wenn ihr seit 6 Jahren zusammen seid und ein gutes Verhältnis habt, ein sehr offenes Verhältnis, auch im Bereich Sexualität, das eigentlich so keine Tabus gibt, so habe ich es verstanden. Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht noch einmal, aber ohne ihm dann auch auf die Nerven zu gehen, einmal nochmal die Sorgen richtig klar zum Ausdruck bringen. Ja. Und mit der Bitte um eine klare Antwort. Und diese und ist vielleicht auch damit versehen, dass du sagst, okay, sag's mir, ich laufe nicht schreiend raus. Ich will's nur wissen, ich will mich damit arrangieren. Sag's mir nur. Ich lasse dich deshalb nicht fallen, oder ich habe dich deshalb nicht weniger lieb. Aber sag's mir einfach, das gehört dazu. So, das würde ich noch einmal versuchen. Und wenn er dann nochmal kategorisch sagt, nein, dann würde ich es erstmal dabei belassen und vielleicht nicht ein Problemchen zu einem großen Problem aufblasen. Na okay, Domian. Pascal, so würde ich es machen, so würde ich es versuchen. Ja. Alles Gute für euch beide. Ja, danke nochmal. Tschüss. Domian, deine Sendung ist super. Das, danke ich dir herzlich. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Das war sehr nett von Saskia. Und hier ist Michael. 25 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ach, das ist der Michael von gerade. Genau. Ja, jetzt haben wir eine klare Leitung. Ja. Michael, erzähl nochmal von ganz vorne. Letzte Woche Dienstag habe ich meinen Freund unten im Keller hat er sich aufgehangen. Ist das dein Partner gewesen? Ja. Ja. Mein Lebenspartner. Wie lange wart ihr zusammen? Knapp 8 Jahre. 8 Jahre? Knapp. Also eine Jugendliebe, du bist jetzt erst 25? Richtig, richtig, genau. Er hat sich im Keller erhängt. Und du hast ihn gefunden? Ja, einen Abschiedsbrief oben auf dem Wohnzimmertisch. Und na, da hat es dreimal hingeschrieben, bevor du erster gehst, hänge ich mich hier auf. Ich habe dann vor einer Woche, wo er sich gefragt hat, habe ich ihm erzählt, dass ich einen Hirntumor habe. Mhm. Und das habe ich erstmal immer für mich verdrängt. Ich wusste ja schon seit 2 Monaten ja. Diagnose. Ja. Und ja, und dann habe ich ihm das dann erzählt. Ja. Ja, äußerlich hatte ich den Eindruck, er käme damit klar. Ja. Aber wie hat er denn darauf reagiert, als du das gesagt hast? Hier, ich bin sehr schwer krank, ich habe die Diagnose bekommen. Er war schockiert. Er ist auch selber im Pflegebereich tätig. Mhm. Und weiß natürlich, was damit anzufangen. Mhm. Und hier kam dann nicht mit klar. Was bedeutet denn diese Diagnose, ich habe einen Nierentumor? Heißt das, dass du sehr schwer krank bist, so schwer, dass du unheilbar bist, oder gibt es so viele Möglichkeiten, noch was zu machen? Ja, ich sag mal, Chemotherapie habe ich begonnen. Mhm. Und die ist nicht angeschlagen. Jetzt wollen sie eine andere Chemotherapie machen. Mhm. Gibt es keine operativen? Nein, es ist ausgeschlossen. Da wollen sie sich nicht dran wagen. Ja. Gibt es denn eine Metastasenbildung im Körper irgendwo sonst noch? Nein, das war noch nicht zum Glück. Mhm. Oben im Kopf. Also im Kopf wollen sie sich nicht dran wagen, weil das nicht da, also wäre chirurgisch nicht möglich so. Also im Kopf gibt es einen Tumor auch? Ja. Mhm. Dein Freund, sagst du, war selbst im Pflegebereich tätig, also war durchaus vertraut mit schweren Krankheiten. Nee. Wie alt war er? Was? 28. 28, ganz jung auch noch. Ja. Mhm. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen zwischen diesem Tag, als du ihm gesagt hast, ich bin so schwer krank, und seiner Selbsttötung? Ich sag mal, ich habe ihm das letzte Woche Dienstag erzählt. Ja. Dienstag hat er sich aufgehangen. Mhm. Ich habe ihm das am Sonntag dann erzählt, letzte Woche Sonntag. Also es sind nur quasi 2 Tage vergangen. Ja, mhm. Und Dienstag hat er sich aufgehangen und am Samstag war die Beerdigung gewesen. Mhm. Sag mal, Michael, was für ein Gefühl umtreibt dich im Moment? Ist es ausschließlich Trauer? Ja, natürlich erstmal, oder Schuldgefühle. Nur wegen mir. Wir haben, wo ich ihm das gesagt habe, stundenlang geredet, die ganze Nacht geredet. Und er hat mir noch Mut gemacht. Es gibt so verschiedene Chemotherapien und Medikamente. Und lass uns zusammen in den Urlaub fliegen. Mhm. Lass uns verreisen. Mhm. Aber. Und du machst dir Schuldvorwürfe? Ja. Ich wusste nicht, außen war so stark und innerlich sah es ganz anders aus bei ihm. Soll ich dir mal was sagen, Michael? Hm? Was ich empfinde im Moment, während du das erzählst? Ich weiß, du bist jetzt in einer schweren Trauerphase, weil du deinen Freund verloren hast. Aber ich bin entsetzt darüber, was dein Freund getan hat und was er dir angetan hat. Dass er als gesunder junger Mann von 28 Jahren dich, seinen Freund, mit dem er so lange zusammen ist, in dieser Not, in der du bist im Moment, so brutal alleine lässt und dir das antut. Ich bin entsetzt. Die Gedanken hatte ich noch gar nicht so. So Gedanken macht man sich nicht. Ich habe mir immer selber die Schuld gegeben. Du hast überhaupt keine Schuld. Überhaupt keine Schuld. Ich kenne dich nicht, ich kenne euch nicht, aber wenn ich das jetzt höre, ich bin richtig zornig. Das, wie kann man denn so, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, wie kann man so feige sein? Eine Art hätte ich natürlich gebraucht, die ganze Zeit. Aber natürlich, du bist ja jetzt, du hast ja, was für eine Belastung das für dich, der du selbst so krank bist, jetzt auch noch darstellt, mit dieser Trauer fertig zu werden. Das, was er anfänglich gesagt hat, das war richtig. Komm, wir machen was zusammen, wir fahren in Urlaub, wir bauen dich auf, wir bringen dich auf gute Gedanken, wir versuchen glücklich zu sein, weil Glück die beste Medizin ist und so weiter. Das, sowas muss man machen. Auch wenn man innerlich schwach ist, aber da muss man für den Freund oder für die Freundin oder für den nahen Menschen einfach da sein. Also die Gedanken, so weit hatte ich die natürlich nicht. Die machen wir nicht. Ich habe natürlich gehofft, wo wir am linken Abend gesprochen haben, dass er bis zum letzten Schritt mich begleitet. Ich wollte auch gerne, dass er dabei ist. Und diese Vorstellung, die ich mir mache, was du durchgemacht hast, ihn zu finden, deinen Freund erhängt im Keller zu finden. Ja, das war das Schrecklichste. Also ich werde nachts wach, wenn ich ihn sehe. Was macht man denn dann in dem Moment? Man geht in den Keller und sieht den Freund erhängt. Was macht man denn dann? Da ist man geschockt und jetzt vergisst die Zeit, wie lange man da unten steht und guckt ihn an. Ich habe nur seinen halben Körper in Gedanken. Man sieht nur die Beine. Hast du dein Gesicht vor Augen? Ich sag mal, in den Träumen kommen die Gesichter vor. So, dann steht man da und starrt vielleicht dahin. Hast du geschrien? Hast du geweint? Ja, geschrien habe ich. Und dann bin ich irgendwann zum Nachbarn gelaufen und sollte mir helfen, den da runterzukriegen. Erst habe ich versucht, alleine. Nach einer gewissen Zeit stand er erstmal nur da und ich habe geschrien und versucht, alleine ihn runterzuholen und habe ich den Nachbarn geholfen. Unglaublich. Und dann habt ihr die Polizei gerufen oder den Krankenwagen? Oder ja, was? Krankenwagen und dann kam die Polizei dann. Und er schreibt in dem Abschiedsbrief nur dieses, dass er vor dir gehen wollte? Ja, und dass er die Kraft nicht hätte, mich bis zum Ende zu begleiten. Er könnte das nicht ertragen. Er hätte schon viele Leute sterben sehen, die das Gleiche. Ich bin wirklich fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Und er war ein gesunder Mann. Ja. Und er hatte sonst keine Probleme, keine großen Sorgen? Weißt du das? Nein, wir sind ja knapp 8 Jahre zusammen gewesen. Naja, es hat ja sein können, dass er Schulden hat oder so. Nein, Gottes Willen, nein. War das denn eine glückliche Zeit, diese 8 Jahre? Sehr glücklich. Bis zum Schluss? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht, Michael, will ich dir sagen. Ich verstehe das auch nicht. Und wenn es ihm noch so leid tat, getan hätte und er innerlich wirklich wie Hund gelitten hätte, dann hätte er für dich da sein müssen bis zum Schluss. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke zumindest, dir deine Schuldgefühle zu vertreiben, weil du hast definitiv, glaub es mir, definitiv keine Schuld am Tod deines Freundes. Ich habe mir die ganze Zeit immer eingeredet. Nein. Ich weiß auch nicht warum. Nein. Und dir ist noch gar nicht der Gedanke gekommen, dass er dich alleine gelassen hat? Nee, ich habe mir immer die Schuld an mir gesucht. Keine Sekunde in den letzten Tagen des Zornes empfunden auf ihn? Ja, etwas Zorn, dass er mich jetzt hier alleine lässt. Ja, also doch. Aber sonst habe ich mir immer die Gedanken, warum habe ich ihm das erzählt? Aber Michael, was wäre denn, ihr seid 8 Jahre zusammen. Also wenn man sich das nicht erzählt, wenn man so schwer krank ist, wenn man das dem anderen verheimlichen soll, was wäre denn das für eine Beziehung? Was wäre denn das für eine Alternative gewesen? Wolltest du ihm bis zur letzten Minute ihm irgendwas vorspielen? Nee, das wollte ich mir nicht. Das ist doch absurd. Aber ich dachte, er wäre zu stark, weil er auch im beruflichen Pflegebereich ist. Ja, umso mehr erstaunt mich das ja. Dass ja, natürlich. Also, ich sage das nochmal. Vielleicht kannst du auch mit der Trauer und mit diesem Schock besser umgehen, wenn du dir wirklich vor Augen führst, dass trotz aller Liebe und trotz aller guten 8 Jahre, dass ein, ich sage das, obwohl es jetzt sich um einen Toten handelt. Ein, ich finde, dass es ein sehr feiges Verhalten ist. Ein sehr feiges Verhalten. Vielleicht hilft dir das etwas, mit der Situation zur Rande zu kommen. In deiner schwierigen Zeit jetzt. Ja. Michael, ich, bitte? Natürlich. Ich habe auch, wo ich die Tage in der Leichenhalle war, habe ich mir das auch zu Ihnen gesagt. Mhm. Ein feiger Mann. Ja, siehst du, da hast du es doch schon auch empfunden. Ja, ne? Aber es ist eher verdrängt dann wieder, ne? Ja. Michael, ich möchte gern, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch eingehend redest. Ist das okay? Möchtest du das ja, auch? Ja, ja, gut. Das ist die Elke. Du legst bitte auf und Elke ruft dich an. Ja, gut. Und ich wünsche jetzt für deine Zeit und auch für deine Gesundheit dir von Herzen alles Gute. Und möchte dir Hoffnung machen, dass es vielleicht doch, dass es vielleicht doch schaffst. Auf Wiederhören. Yvonne. 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Erst noch was zu Michael. Ich wollte sagen, einfach nur stark bleiben und einfach nach dem Horizont suchen. Das wird schon wieder. Also ich drücke ihm da ganz, ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass er es ganz, ganz ehrlich schafft. Das ist sehr nett von dir. Ja, danke. Aber bist du nicht auch entsetzt über das, was er erzählt hat? Ja, doch, sehr. Also es hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe jetzt die totale Gänsehaut. Also mein Herz ist am Rasen wie verrückt. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Also, es ist einfach nur schlimm. Nach acht Jahren, das ist das. Genau. Okay, gut, zu mein dir. Thema. Mhm. Genau, und zwar ist mein Problem, ich habe meinen Freund, Ex-Freund, betrogen, sage ich jetzt mal nicht. Ich habe sein Vertrauen missbraucht auf einer Seite. Und zwar ist es so gekommen, ich hatte ihn damals als Weiberber kennengelernt. Das war für mich die Liebe auf den ersten Blick gewesen. Mhm. Dieser Junge hat mir immer das Gefühl gegeben, ich sei etwas Besonderes. Mhm. Er hat mir so viel Liebe gegeben, was ich noch nie von jemandem bekommen habe. Ich habe Zuneigung und Zärtlichkeit gehabt. Das war einfach... Hört sich gut an. Ja. Wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast? Ich bin jetzt 21. Das war jetzt letzter Karneval gewesen. Ach so, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Genau. Altweiber in diesem Jahr. Altweiber, genau. Mhm. Und er hat mir halt das Gefühl gegeben, es sei halt was Besonderes. Und ich habe davor eine Beziehung gehabt, die natürlich nicht so toll gewesen ist. Und ich kannte die Gefühle vorher nicht und war mir noch nicht im Klaren, weil das alles Neuland für mich gewesen ist. Mhm. Ich kannte die Gefühle nicht, ich kannte nicht diese Situation, die auf mich zukamen. Mhm. Und dann bin ich dann halt damals viel im Internet chatten gewesen. Mhm. Das war für mich auf einer Seite Spaß gewesen, Fun gewesen, neue Leute kennenzulernen. Ja. Und irgendwann ist dann mal so ein ganz blöder Zufall gekommen, ich wurde zum Essen eingeladen. Wie? Und von einem Chatter? Genau, von einem Chatter. Und zwar, der wohnt in Iserlohn, also bei Hagen da unten. Ja. Diese Chatterei hast du gemacht, während du mit deinem Freund schon zusammen warst. Genau. Ja. Ich hatte mich aber vorher noch nie mit jemandem getroffen. Hast dich aber dann in Iserlohn getroffen? Hatte mich dann in Iserlohn dann halt mit jemandem getroffen, wobei ich wohl sagen musste, seine Freundin war auch dabei gewesen und ein Kumpel mit seiner Freundin. Mhm. Es war halt eigentlich nur, es sollte ein gemütliches Essen werden. Mhm. Einfach nur reden, vielleicht neue Freunde kennenlernen. Mhm. Und klar, und dann hatte mein Freund das halt rausbekommen und sollte mich dann halt entscheiden für ihn oder für Iserlohn. Moment. Das ist aber auch ein bisschen albern, wenn du dich einmal mit drei Leuten aus Iserlohn getroffen hast. Das ist ja, er wollte es mir einfach nicht glauben. Er wollte es nicht wahrhaben. Dann habe ich dann kurzerhand entschlossen. Wie hat er das eigentlich rausgekriegt? Durch meine Cousine. Aha. Und warum hast du es ihm nicht offen gleich gesagt, wenn es so harmlos war? In dem Moment hatte ich so eine Kurzschlussreaktion. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich angestellt habe. Mhm. Ich habe es einfach nicht begriffen. So, du hast definitiv mit diesem Mann nichts gemacht. Gar nichts. Und da war auch keine Verliebtheit im Spiel. Du warst mit ihm und seiner Freundin und noch mit einem anderen Menschen zusammen. Einmal habt ihr euch getroffen. Ein einziges Mal. Und da hat dein Freund so ein Terz gemacht? Ja, und dann bin ich dann abends um 9:30 dann noch mit dem Zug gefahren nach Hause. Ich wohne in Eschweiler. Mhm. Und er hatte mich dann halt abends auch in Köln am Bahnhof abgeholt. Mhm. Und wie ich auf einmal in Köln am Bahnhof angekommen bin, Domian, dieses Gefühl, was einmal auch wieder in mir hochkam, diese Gefühle, die ich auch am Anfang hatte, die wurden auf einmal so deutlich, dass ich dass ich erst dann bemerkt habe, das ist der Richtige. Mhm. Mein Gott, Mädchen, es hat dich wirklich erwischt und du hast so einen Fehler gemacht. Und ich bereue es zutiefst. So, jetzt sag mir bitte nicht, dass ihr wegen dieser Geschichte Schluss gemacht habt. Dass doch, er hat ja wegen dieser Sache Schluss gemacht? Ja, vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen, so, jetzt nochmal. Vor 4 Monaten gewesen, weil ich nach Iserlohn gefahren bin. So, das ist wichtig jetzt. Ja. Karneval kennengelernt. Ja. Große euphorische Liebe. Oh ja. Im Juni war diese Iserlohn Kiste. Mhm. Und dann habt ihr Monate bis vor 3 Wochen darüber gestritten, wegen diesem kleinen Scheiß, sage ich mal so. Ja, genau, so ungefähr kam das denn, genau, und kleiner du, Scheiß. Und du hast, das muss ich wissen, das muss ich fragen, ja. Und du hast seit dem Juni keinen Kontakt mehr mit diesem Mann in Iserlohn gehabt? Gar nichts mehr, überhaupt weil du gemerkt hast, hier, der reagiert so über, ich muss mich völlig korrekt verhalten. Genau. Hör mal, Yvonne, was ist denn das für ein Typ? Ich weiß es nicht. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Wie kann man denn? Das ist ja nicht mehr hysterisch, das ist nur einfach. Krankhaft eifersüchtig. Ja, aber es ist aber so krankhaft, dass man schon gar nicht mehr. Ja. Also wir hatten jetzt auch, also Kontakt haben wir noch. Er hat zu mir, damals hat er oft zu mir gesagt, tu mir das nie wieder an, sagt er, ich war noch nie so verliebt in mein Mädchen wie in dich. Sagt er, war noch nie so glücklich in einer Beziehung gewesen wie mit dir. Du hast einfach meine Welt verändert. Wir hatten auch letzte Woche, das war noch das Schönste dabei, ich habe natürlich gelitten, ich bin seit 3 Wochen total am Ende, ich bin am Heulen. Mhm. Ich hatte eine Nacht gehabt, das war letzte Woche Samstag gewesen, ich bin bei uns auf der Treppe zusammengebrochen und habe mich wirklich beim Weinen beobachtet. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, ich sitze da und beobachte mich selbst beim Weinen. Also ich glaube dir schon, dass du sehr fertig bist mit den Nerven. Ja, sehr. Ich bin insofern wirklich ganz aus dem Häuschen, wie man sich so dumm verhalten kann seinerseits. Ja. Wenn er nämlich auch ganz ernsthaft sagt, hier, die Yvonne ist meine ganz große Liebe, meine ganz tolle Frau, und dann passiert einmal so etwas. Hast du mir wirklich alles erzählt? Alles. Also unter uns beiden Betschwestern, schwörst, dass es alles so richtig ist, was du mir gesagt hast? Das schwöre ich auf alles, was mir heilig wäre. Ja. Und das Kuriose. Und was wirft er dir denn vor? Sagt er, hier, Yvonne, ich glaube dir nicht, da ist noch mehr gewesen. Ja. Aber wieso ist das Vertrauen weg, wenn du dich einmal mit 3 Leuten triffst? Keine Ahnung. Das ist es ja. Er will mir nicht mehr vertrauen. Unterstellt er dir denn, dass du dennoch weiter mit dem telefoniert hast oder dass du dich gar getroffen hast mit dem? Ich hätte weiter Kontakt mit ihm. Er könnte mir nicht vertrauen. Das ist sein Problem. Ja. Nur das Schlimme ist, auf einer Seite sagt er liebt mich und letzte Woche hatten wir noch zusammen geschlafen. Das ist noch das Schlimme dabei, da leide ich ja noch mehr. Mhm. Weil ich liebe diesen Jungen. Ich kann nichts dafür, ich kann nicht loslassen. Dann will ich dir sagen, vielleicht ist das gar nicht so eine üble Fügung, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn irgendwas stimmt mit ihm wirklich nicht. Über kurz oder lang wären diese Probleme aufgetreten. Er scheint ja wirklich hochkrankhaft eifersüchtig zu sein. Ja, so. Und ob es nun jemand aus Iserlohn ist oder jemand aus Eschweiler oder ein Junge, der dich im Zug anguckt, da würde er dir gleich schon unterstellen, ihr habt was miteinander. Dieses Problem, glaube ich, wäre immer und immer wieder hochgekocht. Ja, nein, ich meine, also wenn jetzt irgendeiner mich angucken würde, er würde natürlich direkt sehr grantig gucken und sagen, hast du es gesehen? Er hat dich angeguckt. Mhm. Also aber sagen würde, hey, aber du gehörst zu mir. Mhm. Ich habe dich gefunden, du bist mein Mädchen. Gut, aber es ist ja alles völlig, völlig übertrieben. Es ist ja, du bist mein Mädchen, du bist ja auch nicht sein Besitz. Ne? Nein, um Gottes Willen. Und vor allem, wenn er so wenig Vertrauen zu dir hat, was ist das für eine Liebesgrundlage? Ich würde sagen, es ist keine Liebesgrundlage. Ja. Und wenn das jetzt für dich auch noch so schlimm ist, glaube ich fast, dass das Bessere langfristig für dich ist, dass es jetzt nicht funktioniert. Ja. Es sei denn, er besitzt sich noch eines Besseren und macht, wie alt ist er? 24. Und er macht eine Kehrtwendung und glaubt dir doch noch nachträglich. Mhm. Was ich an deiner Stelle nicht machen würde, ist mich auf solche Sachen wie Sex und so einlassen. Mhm. Weil das tut dir dann immer noch wie weh hinterher. Ja, es hat sehr weh getan. Ja, und das sind, wenn du vielleicht dich schon ein bisschen arrangiert hast mit der Traurigkeit und der Trennung, reißt das alle Wunden wieder auf. Ja, ich versuche es mit der Arbeit zu unterdrücken. Ich bin nicht mehr am Arbeiten, wie ich überhaupt zu Hause bin. Weißt du, was ich glaube, was ein ganz, ganz guter Trick ist, wie man so ein bisschen gegen einen solchen Liebeskummer angehen kann? Ein bisschen. Ich weiß, man richtig natürlich nicht. Indem du dir einfach vor Augen hältst, wie unkorrekt er sich verhält. Ja. Und wie schlecht er sich dir gegenüber auch verhält, denn er unterstellt dir ja, dass du ihn penetrant anlügst. Ja. Und das ist ein schlechter Charakterzug. Ja, das stimmt. Ja, das zeigt nicht, dass er wirklich liebt, und wenn man liebt, hat man Vertrauen. Er unterstellt dir, dass du eine Schlampe bist. So ungefähr. Ja, so muss man das sagen. Das stimmt. So, und das, glaube ich, kann dir ein bisschen helfen, wenn du dir das immer vor Augen führst und idealisiere ihn nicht zu sehr. Gut, du hast schöne Sachen mit ihm erlebt, er hat sicher auch seine guten Seiten, bestimmt, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber er hat eben auch diese Schattenseite. Mhm. Und diese Schattenseite hat alles kaputt gemacht. So musst du es sehen. Ich glaube, da kannst du dir ein bisschen über die Runden helfen. Ja, doch. Denke ich mir schon. Alles Gute. Alles Gute. Und einen guten Lob an deiner Sendung. Dankeschön. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Alice oder Alice, 37, guten Morgen. Guten Morgen. Wie sage ich's, Alice oder Alice? Alice, bitte. Alice. Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's? Alice. Ja, um meine Beziehung. Inzwischen zwischen der Beziehung stehen also ganz schöne Kilometer. Das heißt, ich wohne in Bielefeld und er wohnt in Berlin. Aber mein Hauptproblem ist, ich bin 37, er ist 21 und ich stehe momentan dort, wo ich also jetzt am Wochenende alles in Bielefeld aufgebe und nach Berlin ziehe. Oh. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Also wir kennen uns seit der letzten Love Read in Berlin. Das heißt seit Sommer? Seit Sommer, ja. Mhm. Da hast du ihn auf der Straße kennengelernt? Nein, wir haben uns telefonisch kennengelernt. Das ist eine verzwickte Geschichte. Eine Freundin von mir hatte eigentlich ein Auge auf ihn geworfen. Und ach so. Ich wollte ihn eigentlich per SMS ein bisschen ärgern, weil er sie nicht wollte. Ach so. Und irgendwann haben wir miteinander telefoniert und irgendwann war er dann in Bielefeld und seitdem sind wir zusammen. Glücklich? Ja. Glücklich, ja. Sehr glücklich? Also, bitte? Sehr glücklich? Sehr glücklich, oh. Dass es weh tut, ja. Dass es weh tut, dass man erfährt, dass ich also denke, das ist mein letzter Tag. Und ich bin 37, ich habe eine Beziehung nach der anderen, das heißt eine nach der anderen, Entschuldigung, aber viele hinter mir. Ja, ja, klar, in dem Alter ist das auch eher vielleicht auch normal, ne? Ja, aber ja. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber so wie, noch nie so ein Kribbeln? Noch nie so. Ehrlich? Kribbeln. Auch nicht früher, als du 21 warst oder nein, 18? Nein. Ich habe schon zu Anfang gedacht, ist es die Entfernung, die Sehnsucht? Nein, vielleicht. Gerade deswegen vielleicht so, dass es immer so wieder neu aufkommt und immer neu aufblüht. Aber das ist es nicht. Da ist irgendwie so viel Vertrauen und... Vielleicht, Alice, ist es aber auch so, dass man, wenn man älter wird... Das ist der Vorteil des Älterwerdens, dass man das vielleicht auch alles noch mehr wertschätzt und auch noch intensiver erleben kann als früher. Dass man das früher einfach so hinnimmt, gut, okay, man ist verliebt, aber jetzt vielleicht nach den Erfahrungen, die du gemacht hast und so, oder die man gemacht hat, wenn man fast 40 schon ist, dass man dann einfach das intensiver wahrnimmt und an sich heranlassen kann. Ja, ich gebe auch mehr, merke ich schon, also gefühlsmäßig anders, das ist also so die letzten 5 Jahre. Und ich weiß auch andere Dinge mehr wertzuschätzen, so, aber mein Hauptproblem ist eigentlich, Domian, ich habe sehr viele Freunde verloren dadurch. Mhm. Man weil die sagen, ja Naivität vor und ja. Was lässt du dich mit so einem Jungen da ein? Ja, 21 und es sind immer die 16 Jahre und ich habe halt wirklich Angst, dass wenn er also 30 ist und ja, ich meine innerlich schon sehr jung geblieben zu sein, aber das Äußere, das passt sich halt den Jahren an. Mhm. Ich kann da mich nicht irgendwie einmal täglich in eine Kühltruhe legen. Ist klar. So ist es. Aber klar. Ich habe irgendwie Angst, zwei Dinge. Ich habe Angst, dass er mir irgendwann unendlich wehtun wird und dass ich leiden werde, weil ich halt dieses Gefühl so stark in mir spüre. Mhm. Aber andererseits auch die Angst, die 16 Jahre, ist es überhaupt machbar? Gibt es sowas überhaupt? Ist es überhaupt möglich, dass ein Pärchen, wo 16 Jahre dazwischen sind, auf Jahre das halten zu können? Wir müssen ja jetzt nicht gleich über eine Lebensbeziehung reden. Nee. Ne? Und wir müssen, du hast gerade gesagt, wenn er 30 ist, dann bin ich, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee, ne, sowas. Willen. Aber wenn er 30, bis er 30 ist, da liegen noch 9 Jahre davor. Ja, ich sage mir auch, wenn du 9 Jahre glücklich bist. Und wenn es nur 5 sind. Ja. Und wenn es nur 5 sind. Ja, richtig. Also ich glaube, dass das ist natürlich eine heftige Zeitspanne. Ja. Und das kann auch viele Probleme mit sich bringen. Aber da würde ich dann immer sagen, na und? Na und, wenn im Moment das stimmig ist zwischen euch beiden, zwischen dem 21-jährigen jungen Mann und der 37-jährigen etwas reiferen Frau schon, wenn es stimmig ist und wenn es wirklich ehrlich ist von beiden Seiten, bin ich mir sicher, auch von seiner Seite aus, dann muss man das machen. Dann muss man das machen. Dann wäre man doch wirklich bescheuert, wenn man nur aufgrund von Konventionen oder von Angst, ich bin dann irgendwann 50 und verschrumpelt, habe Hängebusen, weiß ich was. Ja, ne, solche Gedanken gehen dir doch bestimmt durch den Kopf. Dann bin ich nicht mehr attraktiv für ihn oder dann hat er eine Jüngere und dann tut er mir weh und so weiter. Weißt du, wie gut es mir jetzt geht? Nein, aufgrund solcher Gedanken darf man doch nicht so ein Glück oder so einen Zufall wegschmeißen. Die Einstellung habe ich auch, aber man hat mich irgendwie in den letzten Tagen mit dem Daumen so niedergedrückt. Wer? Bitte? Wer hat das gemacht? Ja, mein Freundeskreis eigentlich so, ne? Ich sei naiv, ich höre fünfmal am Tag, ich sei naiv und du gibst hier deinen Job auf. So, das ist ein nächster Punkt, lass uns drüber reden. Du gibst deinen Job auf in Bielefeld. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Was ist das für ein Job? Hebamme. Hebamme? Ja. Das ist ja lustig. Ich habe meine Wohnung hier, ich gebe alles auf und ziehe nach Berlin, jetzt am Wochenende. Kann man denn in Berlin auch als Hebamme arbeiten? Also es wird eine Zeit lang dauern. Also er hat einen festen Job, obwohl er noch 3 Jahre studiert, Informatiker. Aber er arbeitet und wird uns beide erstmal jetzt die ersten paar Monate, bis dass ich halt einen neuen Job habe, durchziehen. Was auch finanziell gar nicht so das Problem ist. Okay, ein paar Monate ist ja auch nicht so schlimm. Aber es bestehen durchaus Chancen und Aussichten in Berlin, in diesem Bereich zu arbeiten. Oder gibt es eine Schwemme von Hebammen in Berlin? Also sie werden zwar nicht gesucht, aber ich denke mal schon, dass also gerade als Hebammen doch, denke ich schon. So, dann finde ich, ist auch da gar nichts gegen einzuwenden, dass du von Bielefeld nach Berlin gehst. Ist sicher auch eine gute Steigerung, ne, mal richtig in die Großstadt zu gehen. Und ich finde es toll, Mensch. Echt? Ja. Ich mache es. Ich finde es. Keine hält mich mehr auf. Nein, ich finde es wirklich gut. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Du hast was zu gewinnen. Und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann hast du es aber gemacht. Und wenn du es jetzt nicht machen würdest, würdest du dich in 10 Jahren wirklich schwarz ärgern. Dann würdest du immer denken, hätte ich das damals noch mal gemacht. Ja, ne? Was spricht dagegen? Dagegen spricht nur Angst und Bedenklichkeiten und weiß ich was. Gibt es denn niemanden in deinem Umfeld, der sagt, Mensch, Alice... Domian, wirklich niemanden. Und da denke ich auch, ich denke zwar oft, Mensch, Freunde, denen ich irgendwie ein klein wenig wichtig bin, dass die nicht sagen, Alice, solange du glücklich bist, genieße das. Mhm. Aber ich bin wirklich der Einzige. Also wirklich keine, der Einzige. Keine Ecke, ganz enge Busenfreundin, die sagt? Nein. Selbst die sagt, also ich sei wirklich naiv und 21, sie sagt, ich kriege dann ständig zu hören, rechne mal zurück, als du 21 Jahre alt warst. Wie hast du da gedacht? Ja, aber so wenn der in 3 Jahren, wenn an ihm ein Häschen vorbeihüpft, hat mal so ein bisschen mit dem Hintern wackelt und der ist nun deutlich schöner wie deiner, dann hüpft er hinterher. Das finde ich so albern. Das kann einem, es kann einem immer passieren. Das kann ja auch passieren, wenn du mit einem 40-jährigen Mann zusammen bist. Da kann auch ein Häschen vorbeihüpfen und er ist weg. Ja. Weißt du, also das ist völlig albern. Man kriegt halt keine Versicherung in Sachen Liebe. Das ist richtig, Also, wie ist das denn, kannst du dich denn gut arrangieren mit seinem, wahrscheinlich vermutlich sehr viel jüngeren Leuten, die ihn umgeben, also jünger als du? Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass er kommt mich also immer besuchen an den Wochenenden in Bielefeld und ich kenne also noch niemanden von seinem Umfeld. Warum fährst du nicht nach, bist du nicht nach Berlin gefahren? Erstmal ist es bei mir, weil ich auch oft in Schicht gearbeitet habe am Wochenenden. Oder ist auch, es ist einfach einfacher, weil, ich sag mal so, er wohnt noch bei seinen Eltern. Aha. Und die Eltern, die kennen mich noch nicht mal. Ach du lieber Gott, dann gibt's noch Probleme. Und da kommt noch was auf uns. Wie ist das denn mit der Wohnung dann? Er wohnt bei den Eltern. Hast du schon eine Wohnung in Berlin? Ich bin nach Berlin gefahren und wir haben uns zusammen, ich bin dann in ein Hotel, habe ich mich, und dann haben wir Wohnung gesucht. Bei der ersten sind wir auf die Nase gefallen, dann wurden doch andere vorgezogen. Ja. Und bei der zweiten alles unter Dach und Fach, Mietvertrag unterschrieben, schon erste Mieter gestern über Laptop überwiesen. Alles erledigt, schon Möbel am Aussuchen und. Also muss der Kleine, sage ich jetzt mal, muss der das noch Mama und Papa beichten, was da alles sich zusammengebraut hat schon? Da bin ich 30, Domian. Ehrlich? Und ich denke auch mal, ich komme mit 30 durch. Ehrlich, wollt ihr das so verkaufen, dass du 30 bist? Ja. Legst du noch ein paar Gurkenmasken vorher auf, ne? Und schicke drahle Sachen an und dann wird das schon klappen. Also, ich finde das Vorhaben sehr gut, wenn auch ein bisschen experimentell und riskant, aber mach es. Ja. Und genieße die Zeit, die ihr miteinander verleben könnt. Werde ich machen, auf jeden Fall. Alles Gute und Grüße schön von mir. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen heißt unser Thema Angst vor Weihnachten oder vielleicht auch Widerwillen vor Weihnachten. Ruf mich an, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht.